So, herzlich willkommen zum ersten Kandidatengrillen für den Landesvorstand Baden-Württemberg. Wir grillen heute zwei Kandidaten, das ist einmal die Lisa und einmal den Sören. Und ich möchte darum bitten, dass die beiden sich erstmal vorstellen. Ladies first. Selber wollte ich gerade sagen. Ja, also ich glaube, die meisten der im Raum Anwesenden kennen mich sowieso. Lisa Collins aus dem Kreisverband Ulm, aktuell noch bis Samstag stellvertretende Vorsitzende, nebenbei Direktkandidatin und Listenplatz 9. Und alleinerziehende Mutter, Fachinformatikerin in Teilzeitausbildung und aktuell keine Hobbys mehr, außer zocken. Fertig? Ja. Gut, mein Name ist Sören Oberndörfer, ich komme aus Neuenstadt, was beim Kreisverband Heilbronn liegt oder in dem liegt. Bin 32 Jahre alt, Fachinformatiker, Netzwerkadministrator in einem mittelständischen Unternehmen. Ansonsten, ja, das meiste sieht man aus meinem Wiki-Profil. Ich bin stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband Heilbronn. Bin letztes Jahr eingetreten in die Partei, fühle mich da eigentlich ganz wohl und habe ja, ich weiß gerade nicht mehr genau, Sommer rum angefangen im Verwaltungsteam mitzuarbeiten im Land Baden-Württemberg. Ja, ansonsten ledig. Ja, das war's. So, vielen Dank dafür. Und jetzt eröffnen wir mal die Fragerunde. Wenn jemand eine Frage hat, darf er sie gerne stellen. Wenn es viele Fragen sind, eine Wortmeldung in den Chat schreiben, dann werden die nacheinander aufgerufen. Könnt ihr vielleicht kurz sagen, für was ihr genau kandidiert? Also ich kandidiere als Stellvertreter. Und ich kandidiere als Generalsekretär. So, dann scheint alle ein bisschen schüchtern zu sein. Fange ich doch mal direkt an. Warum kandidiert ihr für einen Landesvorstand? Wollen wir das beibehalten, dass du immer anfängst, Lisa, oder sollen wir das ab und zu wechseln, immer abwechselnd? Mir ist das egal, wie du es lieber ist. Dann machen wir es immer abwechselnd, dass immer einer vorher anfängt, okay? Dann darfst du jetzt nochmal und dann nächstes Mal ich. Kevin, kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Warum ihr für den Landesvorstand kandidiert? Ja, sorry. Also, warum ich kandidiere, ist, weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der immer sagt, wenn Arbeit da ist, dann muss jemand die Arbeit machen und ich habe die Zeit und die Möglichkeit, die Arbeit zu machen. Das war auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel für den Kreisvorstand kandidiert hatte vor einem Jahr und auch als Direktkandidatin eben kandidiert habe, weil ich halt, ja, wenn jemand die Zeit und die Möglichkeiten hat, dann sollte er das meines Erachtens nach machen, wenn er es gern machen will, weil wir haben genügend Leute, die es theoretisch gern machen würden, die die Zeit aber einfach nicht haben. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass sich halt schon genug Leute finden. Oder dass Leute unter Zwang kandidieren, wie auch schon mehr oder weniger passiert. Gut, ich kandidiere für den Generalsekretär, wie schon erwähnt, und zwar, weil ich im Verwaltungsteam bin, mir die Arbeit dort eigentlich relativ viel Spaß macht. Also nicht nur relativ, sondern mir macht die richtig viel Spaß. Ich habe die als Stellvertreter im Kreisverband am Anfang gemacht, Begrüßungspakete verschicken und in der Zwischenzeit habe ich das Sage CRM und auch das Office Line kennengelernt. Am Anfang Office Line, jetzt CRM. Kenne mich also in beiden Systemen so ein bisschen aus. Im CRM jetzt richtig gut. Im Office Line natürlich nur im Gensec-Bereich, solange der noch damals aktiv war. Mir macht das einfach wirklich Spaß. Also ich kommuniziere gern. Manche Vorstände kennen das vielleicht auch. Man kriegt von mir relativ viele Tickets. Ich versuche die eigentlich auch relativ schnell abzuarbeiten. Zur Vorstandsarbeit, also ich trenne das ein bisschen. Also einmal darf der die Arbeit des Generalsekretärs als Verwalter der Mitgliederdaten und im zweiten Punkt eben auch die Vorstandsarbeit. In der Vorstandsarbeit bin ich, wie gesagt, jetzt seit einem Dreivierteljahr, halben Jahr im Kreisverband Heilbronn. Habe aber vorher schon mehrere Gremienarbeit mitgemacht in Vereinen oder eben auch der Kirche. Und ich komme da eigentlich immer relativ gut über die Runden und freue mich einfach, auch da weiterzuarbeiten. So, da anscheinend immer noch keiner möchte, machen wir doch mal direkt weiter. Jetzt eine Frage direkt an Lisa. Du möchtest ja Stellvertreter machen. Stellvertreter übernimmt ja auch gewisse Aufgaben. Welche Aufgaben im Vorstand würdest du gerne übernehmen? Ich denke, das kommt drauf an, wenn der Vorstand dann letztendlich gewählt ist. Wer wurde gewählt? Wie wollen die Leute ihre Zeit einteilen? Wie können die Leute ihre Zeit einteilen? Und wer will welche Aufgaben nehmen? Also ich denke nicht, dass man das im Vorfeld so konkret sagen kann. Also ich weiß, dass wir jetzt als Vorstand bei unserer konstituierenden Sitzung überlegt haben, wer kann was machen und wer kann was leisten und wer will auch was machen. Und entsprechend koordiniert und organisiert, dass jeder eben das gemacht hat, was er ein Stück weit auch machen konnte und wollte. Und ich denke, in einem Landesvorstand, du kannst zwar sagen, oh, ich würde gern das, weil das kann ich, aber das machst du allein schon dadurch, dass du als Generalsekretär oder ich kandidiere als Stellvertreter. Das kommt einfach auch drauf an, das kommt bei Stellvertreter dann auch ganz arg drauf an, was macht der Vorsitzende, wo braucht der Vorsitzende Unterstützung, wiederum andere Aufgaben, wenn der Vorsitzende mal nicht. Kurz Klartext, ich mache die Aufgaben, die fallen. Okay, das war jetzt ein bisschen abgehackt, aber man hat, glaube ich, so das Wichtigste rausgehört. Frage von Lama, wie viel Zeit wollt ihr pro Woche fürs Amt aufwenden? Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich hoffe, nur 10 Stunden aufwenden zu müssen. Ich habe mit dem Neinberry darüber geredet, wie viel es ist. Es ist derzeit einfach mehr. Es war im letzten Jahr auch mehr. Das habe ich auch mitgekriegt, weil ich im Verwaltungsteam relativ viel auch davon gemacht habe. Aber es ist halt so, dass ich hoffe, dass wenn alle Kreisverbände jetzt auch damit arbeiten können mit ihrem CRM, dass sich diese Arbeit natürlich etwas weniger wird. Ich könnte 10 ohne Probleme. Ich kann aber, wie gesagt, auch ohne Probleme mal einen Sonntag durchmachen oder Samstag. Das ist ja das Schöne als Gänseck. Man kann sich's ein bisschen einteilen. Ich bin dafür, dass natürlich das Zeug innerhalb von einer Woche oder zwei weggearbeitet sein sollte. Das ist teilweise nicht so gewesen im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, weil es einfach sich stark angestaut hat, auch bei den starken Mitgliedsanstiegen oder jetzt auch Austritten. Aber ich kann bis zu 30 Stunden zusätzlich arbeiten. Wie gesagt, Vorstandsarbeit kommt ja auch noch dazu. Das ist eine variable Sache. Wenn Landesparteitag ist, dann muss man da nochmal was drauflegen. Wenn es ein normaler Alltag ist, denke ich, kommt man da auch relativ gut mit nicht ganz so vielen Arbeitseinsatz wie über die Runden, ja. Also ich habe persönlich die Grenze von, also von der regulären Zeit von 20 Stunden die Woche gesetzt. Natürlich nicht Zeit, die rein. Ich höre dich nicht, Lisa. Na, die Lisa hat es anscheinend rausgehauen. Mart, hattest du eine spezielle Frage, oder? Entschuldigung, ich bin geflogen. Ja, okay, dann sag nochmal, was du sagen möchtest. Bis wohin habt ihr mich gehört? Kurz am Anfang, dann war weg. Okay, also zu der Zeitfrage. Ich habe mir selber so die Grenze gesetzt bei 20 Stunden die Woche. Es ist natürlich klar, dass es auch in manchen Wochen deutlich mehr als 20 Stunden sein werden. Dafür werden es in anderen Wochen unter Umständen weniger als 20 Stunden sein. Aber bei diesen 20 Stunden geht natürlich auch noch meine Zeit, die ich als Kandidatin aufwenden muss, drauf. Und ab August habe ich erstmal knappe 4 Wochen Urlaub. In der Zeit kann ich natürlich auch deutlich mehr als 20 Stunden machen. Aber das ist so für mich die Grenze an regulärer Zeit pro Woche. Okay, der Mart hat eine Wortmeldung. Ja, vielen Dank, Kevin. Guten Abend zusammen, Mart 1 und 1. Meine Frage geht an beide. Und ich würde mir wünschen, dass die Lisa zuerst antwortet. Ich will es mal ein bisschen politischer werden. Und zwar haben wir als Vorstände oder ihr als eventuell zukünftige Vorstandsmitglieder ja bestimmt auch das Spannungsfeld vor Augen zwischen verwaltender Vorstand auf der einen Seite und politisch sich äußernder Vorstand auf der anderen Seite. Da wollte ich von euch beiden wissen, wie ihr die Rolle des Landesvorstands Baden-Württemberg allgemein seht und wie ihr eure Rolle darin einordnet. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe Vorstände ganz klar als verwaltende Tätigkeit. Was natürlich nicht bedeutet, dass unsere Vorstände nicht auch der Presse gegenüber sich äußern müssen, weil die Presse einfach auf die Vorstände zugeht. Und dass Vorstände auch in Vorstandssitzungen Entscheidungen treffen. Unterstützen wir diese Aktion, unterstützen wir das nicht. Aber das muss meines Erachtens nach immer von unserem Programm abgedeckt oder ableitbar sein. Und es ist nicht in Ordnung, als Vorstand da jetzt vollkommen neue Themen zu setzen, wo es eben keinen Basisbeschluss dazu gibt. Also das ist für mich keine Option. Beantwortet das deine Frage für dich? Ja, danke. Ja, also es gibt nicht arg viel hinzuzufügen. Ich sehe das ähnlich. Also ich sehe mich sogar noch viel mehr in der Verwaltung. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein zweigeteilter Job. Es gibt auf jeden Fall auch die Vorstandsarbeit und auch dort wird mal mehr oder weniger politische Fragen entschieden. Entschieden nicht, sondern eben auch angefragt und da muss man halt eben auch Antworten geben können. Aber ich sehe mich jetzt wirklich nicht mit der Presse redend. Ich möchte mich da auch möglichst weit zurücknehmen. Also da hoffe ich, dass der Pressesprecher, der politische Geschäftsführer eben und der Vorstand da deutlich mehr Aufgaben übernimmt. Und in der Vorstandsarbeit muss man natürlich abstimmen, solange es vom politischen Programm getragen ist. Wie Lisa es gerade gesagt hat, habe ich da auch kein Problem mit, dementsprechend meine Stimme ein Gewicht zu geben und dementsprechend auch abzustimmen. So, da anscheinend keiner Fragen hat, oder hat jemand welche? Scheint nicht der Fall. Gut, dann mal direkt an Sören eine Frage. Und zwar hast du gesagt, du möchtest gerne den Helpdesk weiter verbessern. Was möchtest du denn genau am Helpdesk weiter verbessern? Habe ich das gesagt? Bestimmt. Politikersprech. Ja, was heißt verbessern? Ich habe irgendwas, glaube ich, sogar noch dazu geschrieben. Es geht eigentlich darum, um dieses Verwaltungsportal, dass das einfach immer aktuell ist, dass dort auch die Umsetzung, was eigentlich auch Tagesgeschäft ist, die Umsetzung von der Verwaltungsliste, dass das einfach draufsteht, wenn sich irgendwas ändert von den Newsletter. Da gab es jetzt immer wieder mal Änderungen bei den Mitgliedsanträgen, auch der Preis des Mitgliedsantrags, dass das halt sofort umgesetzt ist. Verbesserung, ich habe mir mal das Portal von NRW angesehen, habe da auch eine Anfrage hingesteckt. Die haben da so ein Verwaltungsportal, wo die Mitglieder selber Umzüge einpflegen können. Ich habe keine Ahnung, wie weit das rechtlich möglich ist, die machen es und wie weit es auch ans CRM angepasst werden kann, dass man da eine relativ leichtere Verwaltung hat. Ich habe versucht, darüber Informationen rauszukriegen, habe es nicht geschafft übers Wiki, deswegen habe ich da jemand angeschrieben, habe aber noch keine Antwort erhalten, das war vor 3 Tagen. Fand ich aber relativ interessant, dass halt ein Mitglied solche Daten sehen kann, ach, so bin ich angemeldet, ach, dann ändere ich das kurz um und dann ist gut. Das ist eine Idee. Ob man das wirklich umsetzen kann, ist ein Vorstandsbeschluss oder vielleicht sogar ein Landesparteitagsbeschluss. Das muss man sehen, da bin ich rechtlich nicht so drin. Und ich habe nur Pflege hingeschrieben. Also. Ja, Pflege beinhaltet ja auch, dass man es verbessert dahin, dass es weniger gepflegt werden muss. Gut, genau. Aber wie gesagt, das ist noch was dahinter steckt. Das habe ich aber so gar nicht hingeschrieben. Ja, hier haben wir gerade 2 Fragen im Pad oder hat direkt jemand gerade eine? Scheint ja. Nicht der Ah, doch, Mart, bitte. Danke. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, habt ihr beide mit der Entscheidung, tatsächlich zu kandidieren, etwas gehadert, beziehungsweise habt ihr auch erstmal das negiert. Und da wollte ich gerne von euch wissen, was euch jetzt dazu letztendlich bewogen hat, es doch zu tun. Und was euch so sicher macht, dass es nicht doch wieder in eine andere Richtung geht. Soll ich anfangen? Ja, mach du mal jetzt. Oder ich weiß nicht mehr, wie wir gerade waren. Oder soll ich? Ja, ist, glaube ich, egal. Ich fange einfach an. Ist ja wurscht. Also bei mir war es so, dass ich erst mir gar keine Gedanken darüber gemacht hätte. Ich hatte das ja auch in einem Blogpost schon geschrieben. Und nachdem dann ein paar Leute gefragt haben, habe ich drüber nachgedacht, hatte aber gerade so im letzten Monat familiär war es ein bisschen schwierig und habe auch eine Trennung hinter mir gehabt, wo ich dann erstmal so für mich gesagt habe, ich hake das jetzt erstmal alles ab und gönne mir die Ruhe. Ausschlaggebend, warum ich dann doch drüber nachgedacht habe, ist, weil Lars mich sehr direkt gefragt hatte und ich ihm versprochen habe, ich denke zumindest drüber nach. Was ich dann auch gemacht habe und was mich dazu gebracht hat, dass ich eben mit Teilen des jetzigen Landesvorstands eben gesprochen habe, um rauszufinden, wie ist der zeitliche Aufwand, was steht denn überhaupt an Arbeit an, kann man das so ungefähr einschätzen und auch eben um zu gucken, in meinem privaten Umfeld oder in meinem Piratenumfeld, habe ich Unterstützung, kann ich auf irgendwelche Leute zurückfallen, wenn es wirklich mal zeitlich eng wird. Und nachdem sich herausgestellt hat, dass die Unterstützung da ist und dass es zeitlich nicht so ein immenser Aufwand ist, wie ich zuerst dachte, dass es ist, habe ich dann für mich eben die Entscheidung getroffen, zumindest mal zu kandidieren. Wenn ich gewählt werde, mache ich es und mache ich es auch gerne. Aber für mich ist einfach auch wichtig, eine Auswahlmöglichkeit zu bieten auf dem LPT. Dass die Leute wirklich eine fundierte Entscheidung treffen können, weil sie nicht einfach einen Kandidaten bestätigen, sondern weil sie mehrere Kandidaten zur Auswahl haben. Gut. Bei mir war es so, dass ich am Anfang immer plädiert habe, dass Nineberry diesen Job einfach weitermacht, auch obwohl er gesagt hat, er macht es nur ein Jahr. Und er hat sich auch nie so 100 pro klar geäußert, vielleicht macht er weiter, wenn es nichts ganz Schlimmes ist. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen und dann hat mich der S3 vorgeschlagen und dann habe ich mit einer Person gesprochen, die mir dann abgeraten hat und dann habe ich einfach spontan beschlossen, dann machen wir es halt nicht. Bin aber dann wochenlang mit rumgelaufen, habe mir das, oder wochenlang, ein, zwei Wochen, ich weiß gar nicht, wie der Zeitrahmen war, habe aber länger drüber nachgedacht, mit einigen Leuten gesprochen, auch längere Gespräche, und ganz am Ende stand natürlich die Frage, ob Nineberry den Job nochmal machen würde oder gegen mich antreten würde. Und das habe ich ihn direkt gefragt. Und er hat gesagt, gegen mich würde er nicht antreten. Und von dem her habe ich dann gesagt, okay, mir macht Verwaltungsarbeit Spaß. Ich mache den Job gern. Und habe mich dann, nachdem einige Leute auch gesagt haben, sie finden es nicht ganz schlecht, wenn ich das machen würde, sondern sie glauben, sie können sich das gut vorstellen, habe ich mich dann entschieden, dann doch zu kandidieren. So, dann machen wir mal mit den Fragen im Pad weiter. Und zwar an beide. Habt ihr neben dem Wahlkampf Ziele, Projekte, die ihr in eurer Amtszeit erfüllen möchtet? Lisa? Ja, also für mich ist immer so ein Dauerziel, dass es mir persönlich sehr wichtig ist, ein Stück weit die Kommunikation zu verbessern. Was nicht heißt, dass gar keine Kritik stattfinden soll, sondern dass es einfach konstruktiv wird und dass die eine Seite eben konstruktiv kritisiert und die andere Seite ist bereit, sich das anzuhören und dass man auch einfach ein Stück weit sich gegenseitig schätzen lernt und da einfach sehr dran arbeitet. Das ist was ich bei den Piraten allgemein immer noch so ein bisschen vermisse. Wer mich kennt, weiß, dass ich da, dass mir das relativ wichtig ist und das ist, denke ich, was man immer verbessern kann. Abgesehen davon glaube ich, dass zumindest im ersten halben Jahr der Wahlkampf tatsächlich dominieren wird, weil es einfach ein verdammt wichtiges Thema ist und ein Thema, das auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird und sehr viel Energie in Anspruch nehmen wird. Mir ist es aber auch wichtig, dass wir in unserer Außenarbeit arbeiten, dass wir wirklich eine positivere Darstellung nach außen haben, weil die meisten Leute, wenn man an Infoständen mit Leuten spricht, können sich mit unseren Zielen absolut identifizieren, aber für die sind wir trotzdem unwählbar und das ist was, woran ich arbeiten will. Und eigentlich hätte ja ich wieder dran sein sollen, aber ich habe dich gezwungen. Es ist, mich verwirrt das immer, dieses wer als erster dran ist. Aber gut, egal. Bist du fertig? Ja. Gut. Also bei mir ist es so, wie gesagt, ich habe eigentlich zwei Fahrpläne. Der eine ist, wie gesagt, mein Gensec-Fahrplan. Das heißt also ein stabiles Verwaltungsteam. Aber das habe ich, wie gesagt, auch alles in meiner Gensec-Kandidatur geschrieben. Wer sich die anschauen möchte, ist auch verlinkt. Dass eben auch um Erweiterung der Aufgaben geht fürs Verwaltungsteam. Also das heißt, dass die diese ganzen Schulungen für den KVs, dass die mit dem Programm arbeiten können. Wenn das CRMs auch endlich mal schafft, CSV-Dateien auszugeben, wie man die dementsprechend wieder importiert, exportiert, mit denen arbeitet, also Hilfestellung bei Mailings, Listen, was da alles mit dranhängt. Wie gesagt, die Pflege von diesem Helpdesk, wie gesagt, vielleicht auch mit Erweiterungen, aber ich bin kein Programmierer, also da muss man auch jemanden finden, der das macht. Das ist eine Frage, inwieweit es da Verbesserungspotenzial gibt. Ideen gibt es da dazu, das habe ich ja vorhin erwähnt. Ich persönlich fand die SEPA-Einführung, weil irgendwann wird die Lastschrift eh sterben, 2015 wird SEPA eingeführt, europaweit. Und es ist so, dass da natürlich das eine Entscheidung vom Vorstand und auch vom Schatzmeister ist, ob er SEPA möchte. Ich finde es aber relativ gut, weil die Überweisung ist natürlich immer so eine schlechte Lösung. Es gibt Landesverbände, die machen die. Ich finde die eigentlich relativ gut, diese SEPA oder Lastschrift. Und da geht es natürlich um die Einholung von Kontodaten, die man natürlich dann auch einpflegen muss. Und ich denke, das ist natürlich der Job des Gen6, da dementsprechend zu arbeiten. Bei der Vorstandsarbeit kann ich jetzt aber auch wieder, wie Lisa sagen, geht es natürlich jetzt erstmal im nächsten halben Jahr um einen Wahlkampf. Und da muss man unterstützen, muss man auch Ansprechpartner sein und muss man halt auch, was ich vorhin gesagt habe, wenn eben Mails reinkommen, schnell reagieren. Es bringt nichts, wenn da was 4 Wochen liegt. Und der Umgangston sollte natürlich dementsprechend auch nett sein. Wer schon mal, wie gesagt, von mir eine Mail gekriegt hat, sind vielleicht nicht so viele. Ich versuche eigentlich immer relativ nett auch noch einen Satz hinzuzuschreiben. Es gibt natürlich Textbausteine bei uns, aber wenn es um individuelle Lösungen geht, dann versuche ich da immer irgendwie noch was Nettes dazu zu schreiben. Gut. Ja, kommt schon, Leute, stellt Fragen oder ich mache die nächste Frage aus dem Pad. Gut, anscheinend keiner möchte. Wieder eine Frage an beide. Gibt es grundlegende Dinge, die ihr gegenüber der aktuellen Vorstandsarbeit anders regeln möchtet? Sören, möchtest du oder soll ich? Ja, was heißt anders machen? Also ich habe den Hauptblick einfach bei mir beim Generalsekretär und ich werde den Job gut machen, davon bin ich überzeugt, sonst würde ich nicht antreten, aber Nineberry würden ihn einfach besser machen, weil der kann das wirklich richtig gut. Der hat auch viele Skripte gebaut und in C# einiges programmiert, um eben die Mitgliederverwaltung zu erleichtern. Von der Vorstandsarbeit im Landesverband, also die normale Vorstandsarbeit, denke ich, muss man einfach offen kommunizieren, was man für Entscheidungen trifft, die auch öffentlich austragen. Wirkliche Änderungen sehe ich jetzt nicht im Großen und Ganzen. Aber ich denke jetzt noch mal eine Minute über die Frage nach, solange der Flieser. Okay, also ich muss sagen, grundlegend anders nicht, weil grundlegend ist für mich ein ziemlich schwerwiegendes Wort, das suggestieren würde, dass Sachen grundlegend schiefgehen. Und der Meinung bin ich nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, solange Leute, Piraten, Außenstehende sich gezwungen fühlen, konstruktive Kritik anzubringen, gibt es immer Verbesserungspotenzial. Und ich denke, dass wir im Landesvorstand, nachdem ja auch schon Dinge wie mangelnde Transparenz dergleichen von anderen Leuten kritisiert wurde, natürlich versuchen könnten und auch versuchen müssten, noch transparenter zu arbeiten, noch mehr zu informieren und reden, also ansprechbar sein. Es sind so kleine Ansätze, also wie gesagt, grundlegend anders sicherlich nicht, aber so vielleicht ein kleines bisschen in die und ein kleines bisschen in die Richtung. Sören, möchtest du noch was sagen? Ja, wie gesagt, grundlegendes habe ich nichts. Man sollte sich immer irgendwo verbessern. Also das ist meine Lebenseinstellung. Man versucht immer irgendwo auch Dinge leichter zu machen, wenn es irgendwo rumpelt. Aber ich habe jetzt konkret keine Verbesserungsvorschläge. Was man sagen kann, viele Landesverbände, man muss halt einfach schauen, was machen die anderen. Man könnte ein Redmine einführen, einfach um alles ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Man könnte zum Beispiel jetzt diese Ausschreibungen, die es derzeit gibt, sind mir nicht ganz nachvollziehbar. Also mal ist sie auf der Mailingliste, mal im Vorstandsportal, mal wurde es vergessen, in die Mailingliste einzutragen oder diese Beauftragungen stehen alle online, aber die Ausschreibungen dazu sind manchmal mittelmäßig. Also es ist zumindest mein Gefühl, vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst. Wenn man sowas halt ganz klar auf ein Portal, ein Vorstandsportal draufbringt, wo alle Entscheidungen, alles gesammelt drin ist, das wäre so eine Lösung, wo ich sage, die fände ich zum Beispiel besser. So ich ein Verbesserungspotenzial. Aber ja, ist meine Meinung. So, da anscheinend keiner eine Frage stellen möchte, sauge ich mir jetzt eine aus den Fingern. Es ist ja so, dass wir letztes Jahr das Phänomen hatten, dass der Bezirksverband Karlsruhe aufgelöst wurde, weil wir fast flächendeckend dort Kreisverbände haben. Wie steht ihr dazu? Hättet ihr lieber Bezirksverbände oder hättet ihr lieber flächendeckend Kreisverbände? Also theoretisch. Ich mach mal keine Frage. Oder willst du, Lisa? Mir ist das egal. Also meine Meinung kurz und knapp. Wir haben von Anfang an gesagt, flache Hierarchien, Bezirksverbände vorübergehend, bis wir überall Kreisverbände haben, einfach weil Kreisverbände vor Ort natürlich viel, viel wirksamer arbeiten können. Ist aber natürlich auch eine Frage von, will jemand jetzt tatsächlich einen Kreisverband? Sind genügend Leute da, die einen Kreisverband unterstützen oder kriegt man gerade so viele Aktive, dass man Vorstand voll machen kann? Aber wenn es in einem Gebiet jetzt tatsächlich genug Mitglieder gibt und genug Aktive gibt, dann bin ich absolut dafür, dass wir da auch Kreisverbände gründen, sofern das gewünscht ist. Ja, also zur Frage mit dem Bezirksverband. Ich finde es nicht gut, dass er aufgelöst worden ist, aber das liegt einfach daran, dass ich in der Verwaltungsarbeit sehe, dass es dann halt hakt. Das Problem ist, es ist der Landesvorstand zuständig, aber das ist just in dem Moment halt nicht perfekt geklärt. Das müsste man einfach mal sprechen. Wer dann die verwaltet? Weil normalerweise verwaltet dementsprechend der Mitgliederverwalter aus der dementsprechenden Gliederung diese ganzen Sachen. Jetzt macht es das Verwaltungsteam ein bisschen und auch der Vorstand und ein bisschen Ninebury. Es liegt halt so ein bisschen in der Schwebe. Ich finde halt auch für die Mitglieder vor Ort, die jetzt keinem Kreisverband angehören, also zum Beispiel Tauber hinten, haben halt keine Zugehörigkeit mehr, also zum Landesverband. Aber es ist halt immer schwieriger, jemanden vom Landesvorstand anzusprechen, als jemanden vom Bezirksverband. Also die Wege sind halt länger. Und von dem her finde ich es nicht so toll, dass man einen Bezirksverband auflöst, solange es noch keine Kreisverbände gibt. Auch wenn es halt dort in absehbarer Zeit keine Kreisverbände zu gründen gibt. Das ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass das eigentlich wirklich so ein bisschen unschön ist für die Leute. An sich bin ich natürlich für flache Hierarchien, flache Strukturen. Es muss nicht sein, dass da fünf Ebenen eingeführt sind. Bei uns sind es jetzt insgesamt drei. Die mittlere kann entfallen, aber es sollte dann halt wirklich entweder ein zusammengeschlossener Kreisverband die restlichen Mitglieder aufnehmen oder irgendein anderes Konstrukt. Und da ist halt das Problem, dass man eigentlich gesagt hat, man versucht in den Landkreisgrenzen zu bleiben. Genau. Darf ich da kurz nachhaken? Natürlich, gerne. Und zwar geht es jetzt erstmal an Lisa und du hast ja gesagt, dass du es für sie das sinnvoll hältst, wenn genügend, soll ich sagen, Aspiranten da sind, einen Kreisverband zu gründen. Jetzt ist ja de facto ist der Fall, es gibt, ja, ich sag's mal, im ganzen Landesverband mindestens fünf Kreisverbände, die mehr oder weniger tot sind. Ja, waren am Anfang sehr euphorisch arbeitende Piraten am Start bei der Gründung. Und ja, das ist dann innerhalb von kürzester oder auch mittelfristiger Zeit eingeschlafen. Kannst du das in Zahlen ausdrücken, ab wann du eine Gründung eines Kreisverbandes für richtig hältst? Also ich kann nur sagen, dass wir uns in Ulm relativ lange Gedanken gemacht haben und dass die Entscheidung auch relativ schwer gefallen ist, weil wir natürlich auch genau davor Sorge hatten, dass am Schluss nicht genügend aktive Leute da sind. Für uns war klar, nachdem wir wirklich über lange Zeit und auch unabhängig von irgendwelchen Landtagswahlen zum Beispiel wirklich kontinuierlich Leute hatten, die regelmäßig mitgearbeitet haben, dass wir dann gesagt haben, also wir haben im schlechtesten Fall so 10 bis 15, im besten Fall 25 bis 30 Aktive und deswegen machen wir das. Und man muss dazu sagen, dass für uns hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ein Kreisverband genau das Richtige war, weil wir haben durch diese Kreisverbandsgründung nochmal Aktive dazu bekommen. Also ich denke, so eine feste Zahl kann man da nicht nennen, weil es kommt einfach auch darauf an, sind das jetzt, weiß ich nicht, 20 Leute, die vor 3 Wochen eingetreten sind und jetzt 3 Wochen lang furchtbar aktiv waren? Oder sind das jetzt 10 Leute, die kontinuierlich schon über 3 Jahre immer aktiv sind und es auch auf absehbare Zeit bleiben? Wobei ich dir sagen muss, dass ich prinzipiell, wenn man wirklich nach 2 Jahren Kreisverband merkt, okay, wir haben nicht mehr die Aktiven, dann habe ich auch kein Problem damit zu sagen, der Kreisverband in Anführungszeichen lohnt sich nicht mehr und wir müssen darüber nachdenken, diesen Kreisverband zumindest vorübergehend wieder aufzulösen. Ob man ihn dann irgendwann mal wieder neu gründet, steht auf einem anderen Blatt. Dankeschön. Ja, sehe ich genauso. Also ich sehe, dass Kreisverbände nicht funktionieren. Ich sehe, dass es seit Monaten nicht funktioniert, manche Kreisverbände ihre Mitgliederverwaltung auf die Reihe zu kriegen. Und das ist ein Problem. Also das ist wirklich ein Problem, dass teilweise 6 Monate ein Mitgliedsantrag liegen bleibt und dass es da auch keine Instanz gibt, die das irgendwie auffängt. Ja, ich würde es schon an Zahlen festmachen. Es sind variable Zahlen. Also ich finde halt, ein Kreisverband unter 100 Leute, da wird es echt eng. Heilbronn bewegt sich da gerade langsam hin. Und auch da muss man dann halt sagen, okay, wie lange läuft das noch? Heilbronn sind wir relativ viele aktiv. Unser Stammtisch ist jetzt nicht so, dass er leer ist. Wir haben jetzt ein Workshop-Wochenende am Wochenende. Da sind jetzt auch 15 Leute drauf. Aus Heilbronn, glaube ich, 12 oder 13. Das ist okay, wenn die ein ganzes Wochenende sich Zeit nehmen. Aber ich finde halt, man sollte eine gewisse Basis einfach von 15, 20 aktiven Leuten haben, die zumindest auch Lust haben. Und damit meine ich jetzt auch, wie Lisa, nicht neu Eingetretene. Nichts gegen neu Eingetretene. Ich bin vor einem Jahr auch erst eingetreten. Aber man sollte halt irgendwie engagierte Menschen haben, die dann auch wirklich Lust drauf haben und nicht nach 2 Wochen dann einfach das Ganze hinschmeißen. Weil es gibt uns dann Probleme. So, dann eine weitere Frage. Und zwar hatten wir es ja gerade mit den inaktiven Kreisverbänden. Das liegt ja auch hauptsächlich daran, dass die sich wahrscheinlich teilweise einfach alleingelassen fühlen. Zumindest wurde mir das so zugetragen. Und das heißt, wir müssen die alle besser vernetzen. Was würdet ihr im Landesvorstand unternehmen, um die besser zu vernetzen? Also gut, ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, was heißt bessere Vernetzung. Vom Prinzip muss ein Kreisverband verwalten. Er muss die Anfragen von unten auffangen, also Anträge auf Infoständmaterial, Werbematerial, Aktionen, Sonstiges und muss die beschließen. Wie man das macht, OTRS, dementsprechend gegenseitig das zu dokumentieren und auch abzustimmen, das muss man denen halt erklären. Und wenn dann die Leute halt nicht mal wissen, wie man PGP-Key sich einrichtet, dann sehe ich mich da wirklich in der Aufgabe, denen das zu erklären, dass das funktioniert, dass die ihre verschlüsselten Zugangsdaten kriegen, dass sie dann reinkommen und dass sie dann dementsprechend arbeiten können. Aber das sehe ich jetzt weniger als Vernetzungsaufgabe. Natürlich ist eine Vernetzung wichtig, dass man auch weiß, wer ist mein Bezirksverband und wer ist mein Landesverband und was gibt es da für Aktionen. Aber viel wichtiger ist halt, dass die lokale Gruppe funktioniert. Und die Gruppe kann auch ohne Kreisverband funktionieren. Aber wichtig ist halt, wenn man dann schon einen Kreisverband hat, dass der zumindest verwaltungstechnisch funktioniert, Zugangsdaten hat auf alle Systeme, die es bei uns gibt und dementsprechend auch verwalten kann. Und da bin ich dazu bereit, Hilfestellung zu geben. Also mir fällt es auch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also ich denke prinzipiell, wenn ein Kreisverband oder auch ein Bezirksverband sich in Anführungszeichen alleingelassen fühlt, dann sollten die unbedingt auf den Landesvorstand zugehen und dann ist es auch die Aufgabe vom Landesvorstand, da offen zu sein und zu sagen, okay gut, ihr seid jetzt auf uns zugekommen, ihr habt die und die Probleme, dann müssen wir gucken, was können wir denn machen? Habt ihr irgendwelche Ansätze? Wir glauben, dass es so und so vielleicht funktionieren könnte, dass wir das aus dem Weg räumen. Also ich denke, dass das so eine gegenseitige Sache ist. Der Landesvorstand kann nicht in regelmäßigen Abständen proaktiv auf alle Vorstände zugehen und sagen, fühlt ihr euch schlecht vernetzt oder weiß ich nicht. Was denke ich meines Erachtens nach so ein erster Schritt wäre, was ich gut finden würde, ist, wenn sich die Kreisvorstände hinsetzen und sich einen Ansprechpartner überlegen, der quasi das Bindeglied zwischen ihnen und dem Landesvorstand ist, dass der Landesvorstand einen Ansprechpartner hat, weil es einfacher ist, einen Ansprechpartner zu fragen, läuft's bei euch, braucht ihr was, als zu gucken, okay, 7 Vorstände, wen erreiche ich jetzt gerade? Und für die Kreisverbände wiederum, die hätten einen Ansprechpartner, der ihnen so die Schnittstelle zum Landesvorstand gibt. Und da gehören dann zum Beispiel auch so Sachen dazu wie, Vorstandssitzung des LAFO, wo dann Berichte aus Untergliederungen und es sind nur eine Handvoll Untergliederungen, wenn überhaupt welche da. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, die ganz klar von einem, ob es jetzt ein Vorstandsmitglied ist oder nicht, aber von einem konkreten Ansprechpartner übernommen werden könnte. Ich glaube, auch hier wieder ist der Schlüssel zum Ganzen einfach Kommunikation. So, hat noch jemand Fragen? Kommt schon, Leute. Es kann nicht sein, dass da nur zwei Leute Fragen stellen. Sören? Wenn ich das richtig weiß, überschneidet sich, also würdest du gewählt werden in Offline, überschneidet sich deine Amtszeit als KV-Stellvertreter mit der Amtszeit jetzt als Landesvorstand. Wie willst du das handhaben? Wie gesagt, ich verweise gern auf mein Wiki, aber ich erzähle auch gern alles, weil ich habe einiges dazu geschrieben. Ich würde auf jeden Fall vor meiner Wahl leichte Wahl, würde ich mich die Umkumulierung bitten. Also es ist so, dass ich beide Ämter gern fortführen möchte, weil ich eben auch eine gewisse Zusage zum Amt habe und wenn ich jemandem sage, lass mich jetzt für ein Jahr wählen als stellvertretender Kreisvorsitzender, ich habe es gerade eben schon erwähnt, wir sind noch um die 100 Leute, die Arbeit im Kreisverband Heilbronn sehe ich eher als minimal an. Also wir machen Lokalprogramm und da bin ich auch mit dabei, organisiere auch ein paar Sachen, aber es ist so, dass jetzt die reine Zeit, die man bei uns im Kreisverband Heilbronn für die Vorstandsarbeit hineinstecken muss, sehr gering ist. Und ich sehe da jetzt einfach kein Zeitproblem und ein Hierarchieproblem sehe ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich. Und von dem her der Antrag zur Kumulation. Na, dann machen wir doch mal was Aktuelles. Es gab jetzt diesen schönen, umstrittenen Bufo-Beschluss und da werden dann auch die Landesvorstände gefragt, so, ja, wie stehen Sie dazu, was halten Sie davon? Und jetzt nehmen wir mal an, euch fragt ein Journalist, wie ihr dazu steht, was würdet ihr sagen? Soll ich anfangen? Ja. Also ich muss gestehen, dass das ein Thema ist, wo es mir sehr schwer fällt, nicht darauf zu antworten, dass ich kurz mein Eimerchen und mein Schäufelchen holen muss, um auf den Bufo-Spielplatz zu fahren, weil ich das Ganze persönlich ziemlich unsinnig finde. Also ich finde es vollkommen legitim, eine Umfrage zu machen, sollen wir neu wählen oder nicht. Aber das an Personen zu knüpfen, halte ich ehrlich gesagt für suboptimal. Eine völlig andere Sache ist für mich, das der Presse gegenüber zu kommunizieren. Ich finde aber auch, dass wir der Presse gegenüber eben kommunizieren müssen, dass sowas in Ordnung ist, dass es in Ordnung ist, zu sagen, wollen wir neu wählen oder nicht. Im Grunde genommen machen andere Parteien das auch, dass sie unverhofft neu wählen und genauso machen wir das dann eben auch, wenn es sein muss. Und dass es einfach auch ganz klar kommuniziert wird, wir richten uns hier nach der Basis. Diese Umfrage, da können die Mitglieder dran teilnehmen und wir wollen einfach wissen, wie seht ihr das, damit dieser Streit ein für alle Mal auf welche Art auch immer beigelegt wird. Und das muss einfach entsprechend an die Presse kommuniziert werden. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht glücklich über den Streit. Ich schaue mir das so ein bisschen von einer Meta-Ebene von oben an und denke irgendwie, ja, warum nur? Dass es jetzt eine Umfrage gibt, da kann man drüber streiten, über welche Systeme die abwickelt. Lime-Survey, okay. Es wird, ob es jetzt eine Wahlmaschine ist oder nicht, die Entscheidung wird erst in Bayern gefällt, in Neumarkt. Ob man jetzt wirklich 2 Tage, 3 Tage macht, natürlich muss man es planen und der Bufo kann das beschließen. Und er kann dieses Meinungs- Bild mit einbeziehen in seine Entscheidung. Vom Prinzip kann er es aber auch einfach so jetzt schon beschließen. Von dem her bin ich ganz froh darüber, dass er sich so ein Meinungsbild holt über die Fragen, die dort gestellt wurden und wie suggestiv die sind oder auch nicht. Darüber kann man jetzt auch schon wieder streiten. Ja, kurz und knackig. Ich find's gut, dass es eine Umfrage gibt, die nicht nur wie in Bochum so völlig suggestiv waren, wollt ihr einen Programmparteitag oder wollt ihr Wahlen? Es ist eine breitere Basis, als wenn der Bufo einfach nur etwas beschließt. Und von dem her, natürlich kann es da Fälschungen geben. Wir wissen, ein Wahlautomat wird nie funktionieren, zumindest nicht überprüfbar in dem klassischen Sinne. Ich bin einfach gespannt, was bei der Umfrage rauskommt. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie der Bufo reagiert. Ich hätte noch eine kleine Frage. Ich habe ja mit Sven Kronas zusammen einen Antrag vorbereitet für die Verlängerung der Vorstandsamtszeit auf maximal 2 Jahre. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr grundsätzlich auch sagen, dass ihr für diese längere Amtszeit kandidieren würdet? Oder würdet ihr dann eher im Vorstand darauf drängen, nach etwa einem Jahr wieder Vorstandsneuwahlen zu machen? Der Antrag stellt es frei. Also ich wusste ja von eurem Antrag, dementsprechend habe ich mir, als ich mir über eine Kandidatur Gedanken gemacht habe, natürlich auch in Betracht gezogen, dass es eine 2-Jahres-Sache werden könnte. Und habe das eben mit einkalkuliert. Also wenn es letztendlich 2 Jahre sind, dann sind es 2 Jahre und dann verpflichte ich mich darauf 2 Jahre. Also wenn ich gewählt werde, dann bringe ich das auch zu Ende. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wenn ich gewählt werde, bringe ich es zu Ende. So ähnlich habe ich es auch formuliert. Ich persönlich würde das dann 2 Jahre machen. Ich bin in anderen Ämtern schon deutlich länger gewesen. Ich habe die immer bis zu Ende durchgezogen. Und das ist auch was, was ich auch da machen würde. Wobei ich prinzipiell die Verlängerung nicht gut finde. Einfach nur, weil es teilweise halt wirklich ein anstrengender Job ist. Und man nicht sagen kann, ob man das wirklich 2 Jahre machen will. Man sieht, dass unser aktueller Bufo, ich möchte das jetzt nicht mehr im Landesebene vergleichen, aber da 2 Leute schon zurückgetreten sind, weil es ihnen zu viel war, weil die Reibereien zu stark waren. Ich kann, wie gesagt, da nicht genau reinschauen, jeder von uns nicht. Die Aussagen waren, dass es halt Reibereien gab und dass es zu viel ist. Und wenn die dann nicht mal ein Jahr durchhalten, auf Landesebene 2 Jahre, ich finde, es ist schwierig, ganz ehrlich. Also ich bin nicht so begeistert davon. Okay. Unabhängig jetzt von 1 oder 2 Jahren, habt ihr jetzt beide genannt, dass das nächste halbe Jahr uns sehr wahrscheinlich oder mit Sicherheit die Bundestagswahl beschäftigen wird. Jetzt ist die aber dann irgendwann im September vorbei. Und was seht ihr dann als die nächsten Themen und Aufgaben, die da auf uns oder beziehungsweise auf euch als Vorstände zukommen? Ja, dann ist ja schon die Kommunalwahl fast da und dann haben wir auch noch eine Europawahl. Wahlen sind eigentlich, wenn Wahlen rum sind, ist immer gleich schon wieder vor der Wahl. Also es ist nicht so, dass wir uns hier irgendwo zurücklehnen können. Wir arbeiten in Heilbronn seit einem Vierteljahr im Kommunalwahlprogramm für 2014, dass wir auch das im Bundestagswahlkampf mit einsetzen können und bin da relativ zuversichtlich. Also ich sehe die Vorstandsarbeit auf 3 Pfeiler aufgeteilt. Das eine sind ganz klar Wahlen, wie Sören es gesagt hat. Nach der Bundestagswahl eigentlich schon vor der Bundestagswahl idealerweise müssen wir uns auf die nächsten Wahlen vorbereiten. Gerade was Kommunalwahlen angeht, weil wir da doch in manchen Gebieten relativ schlecht aufgestellt sind aktuell noch. Der 2. Pfeiler wäre für mich die Verwaltung, weil Vorstände eben, also Mitgliederverwaltung, Anträge annehmen, dergleichen. Die Arbeit wird nie ausgehen, auch nach der Wahl nicht. Beziehungsweise vor der nächsten Wahl. Und ein 3. Bereich, der für mich persönlich sehr wichtig ist, ist einfach Öffentlichkeitsarbeit. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, man trifft auf Infoständen immer wieder Leute, die sagen, euer Programm ist toll, aber was ihr da macht, also diese Kommunikation untereinander, diese Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil die tollsten Positionen bringen uns nichts, wenn wir keine Öffentlichkeitsarbeit machen, die ankommt. Also ja, ich denke, wir haben mehr als genug Arbeit auch nach der Bundestagswahl. Also meine Frage direkt an Lisa. Es ist ja so, wenn du in den Landesvorstand gewählt wirst, dann bist du ja nebenbei auch noch Direktkandidatin in Ulm und Listenkandidatin. Wie willst du das alles stemmen? Das ist ja schon ein massiver Arbeitsaufwand. Nicht alleine. Das ist die Kurzform der Antwort. Also, ich habe mir das gut überlegt. Und das Ding ist für mich, dass ich mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine zeitliche Obergrenze gesetzt habe. Und über diese zeitliche Obergrenze werde ich nicht dauerhaft hinausgehen. Also klar wird es auch mal mehr werden, aber nicht auf Dauer. Ich habe dazu eben so den einen Monat vor der Bundestagswahl ungefähr, wo ich Urlaub habe, wo ich auch zeitlich durchaus mehr machen kann. Aber ich habe mich nicht entschieden, das zu tun, damit ich das alleine tue. Also ich zähle hier darauf, dass ich Unterstützung habe. Ich habe bei mir im Kreisverband Unterstützung, ich habe Privatunterstützung durch Familie und Freunde und ich habe auch mit Leuten wie zum Beispiel Lars gesprochen, der ganz klar gesagt hat, sofern er zum Vorsitzenden gewählt wird, ist da auf jeden Fall Unterstützung da. Und auch wenn das nicht wird, hoffe ich, dass da Unterstützung da ist. Also ich mache das nicht alleine. Weil das, also das grenzt an Selbstmord, das alleine zu machen, sind wir ehrlich. Beantwortet das deine Frage? Ja, so ziemlich. So, ich würde sagen, da wir jetzt schon fast eine Stunde drauf haben, wenn jetzt noch jemand Fragen hat, stellt sie bitte. Bei ungefähr einer Stunde machen wir Schluss. Oder ich stelle noch ein oder zwei und dann machen wir Schluss. Also wer noch Fragen stellen will, stellt sie bitte jetzt. Gut, da anscheinend keiner möchte. Noch eine Frage von mir. Es ist ja so, dass der Landesvorstand immer wieder sehr, sehr starkem, ich nenne es mal, Gebäsche ausgesetzt wird, weil er irgendwas scheinbar falsch macht. Wie geht ihr mit sowas um? Ja, man kann es nicht jedem recht machen. Das ist das, was ich so sehe. Also es wird immer Kritiker geben, egal in welche Richtung man geht. Wie ich persönlich damit umgehe, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß, dass mir Kritik schon auch ankommt. Also ich versuche die zu reflektieren, versuche zu sehen, ist die berechtigt? Ist es ein Kritikpunkt, wo man was ändern kann? Also ist es irgendwo ein Verbesserungsvorschlag? Haben wir wirklich irgendwas falsch gemacht? Und wenn ich wirklich sehe, dass es jetzt überhaupt nicht mit meinen Überzeugungen übereinstimmt und dass diese Kritik in meinen Augen völlig unberechtigt ist, dann kann ich die auch so stehen lassen oder dementsprechend sogar auch noch beantworten und sagen, ich sehe hier einen anderen Standpunkt einfach. Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch. Kritik trifft mich. Selbstverständlich trifft mich Kritik. Und ich glaube, jeder, der sagt, Kritik trifft ihn nicht, ja, dem kann ich das nur schwer abnehmen. Dementsprechend, natürlich, wenn ich kritisiert werde, dann bin ich da auch selbstzweifelnd genug, mich zu hinterfragen und zu schauen, habe ich hier was falsch gemacht? Muss ich hier was ändern? Hat derjenige damit völlig recht? Wenn ich der Meinung bin, hat damit nicht recht, dann versuche ich das zu besprechen und zu klären und zu sagen, also ich habe da eine andere Sicht drauf. Und das mit der Person eben auszudiskutieren, um zu schauen, überzeugt er mich vielleicht doch noch davon, dass die Kritik gerechtfertigt war. Was ich absolut nicht toleriere und nicht akzeptiere, niemandem gegenüber, ist persönliche Kritik. Also konstruktiv gerne, aber wenn es beleidigend wird, da stelle ich mich dazwischen. Ich werde nicht tolerieren, dass im Landesverband, soweit ich das mitbekomme, jemand persönlich angegangen oder beleidigt wird. Und das muss ich auch ehrlich sagen, das möchte ich mir auch von anderen mir gegenüber nicht anhören müssen. So, dann von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr da wart. Es scheint keiner mehr Fragen zu haben. Damit beenden wir die Aufnahme und ja, vielen Dank fürs Beantworten. Bitte schön. Danke.